umsonst. Und wer dich ein vor Anker geht, dann ist die Welt noch mal so schön. Das Allerschönste aber ist, wenn dich mein blondes Mädel küsst. Das Meer ist tief, das Meer ist weit, und wer drauf fährt, braucht lange Zeit. Wenn ich auch fern bleib, ich dir nah, und eines Tages bin ich da. Dann wartest du, geliebte Maid, dein Herz ist tief, mein Herz ist weit. Wenn mich mein blondes Mädel küsst.